warst noch ein Kind. Du warst dort, ich war in Urlaub. Ich war fort zu neuen Deutschen, neuen Deutschen, neuen Deutschen, neuen Deutschen, neuen Deutschen, neuen Deutschen, neuen Deutschen, neuen Deutschen, and they